herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Rios Wochentisch, diesmal die Woche 29, 2013. Ja, der Titel ist mal wieder zutreffend: Ego-Trips. Ja. Ich meine, dass nicht jede Woche irgendwie was mit Ego-Trips zu tun hätte, aber mir ist kein anderer Titel eingefallen. Deswegen habe ich den genommen. Ja, diese Ausgabe wird wahrscheinlich relativ kurz werden, sage ich zwar auch immer, aber diesmal denke ich es wirklich so, weil es gab eben nicht viel Neues. Ja, und klar, wir könnten jetzt eine halbe Stunde wieder über Tempora und Prism sprechen, ja, aber die einschlägigen Medien behandeln das momentan so stark, dann braucht ihr nicht das nochmal in der Rios Wochensicht zu hören. Es gibt jedenfalls ziemlich Bewegung in dieser Geschichte und das ist ja auch gut so. Ja. Ich habe zwar das Thema trotzdem nochmal drauf, ja, später, aber was anderes war dann doch die Woche über wichtiger angesichts der massiven Berichterstattung der anderen Medien über das Thema. Mich hat zum Beispiel sehr beeindruckt, dass NFL-Spieler ja, mit Google Glass in der Ego-Ansicht hier Videos veröffentlichen. Ja. Das ist ja schön. Allerdings ist es so, wenn man dann genauer nachrecherchiert, ist es so, da gibt es ein paar NFL-Spieler, die haben jetzt von jemand, der Google Glass besitzt, eben dieses Google Glass aufgezogen bekommen. Und ja, jetzt haben die da ein paar Würfe damit gemacht. Ne? Das ist nicht die offizielle Spielzeit. Und zusätzlich ist ja auch so die Helmkamera, die oft schon benutzt wurde in den NFL-Spielen, also direkt im echten Spiel, die sind mindestens genauso beeindruckend. Die Qualität ist da natürlich wesentlich besser sogar, ja. Von daher ist es da vielleicht so ein Punkt, wo man sagt, okay, der Hype ist hier an der Stelle falsch, weil eben das schon seit vielen Jahren so gibt, in einer viel besseren Qualität, ja, nur eben offiziell NFL dann. Das ist also nichts Besonderes, da Videos zu machen. Interessant wäre, wenn solche Spieler das im Spiel benutzen dürften und dann vielleicht ein paar wichtige Informationen des Spielers gegenüber geben. Ja. Das wäre nicht verboten. Man kriegt heute auch schon akustisch im Helm, sind Kopfhörer, und dann kriegt man auch akustisch mitgeteilt beispielsweise, was zum Beispiel die Trainerbank als nächsten Spielzug beispielsweise wünscht, ja, oder worauf eben jetzt besonders geachtet werden muss. Da werden extra Leute positioniert in Kabinen, in dem Stadion, die beobachten alles ganz genau. Sogar Lippenleser sind dort, um zu sehen, was der gegnerische Coach für Spielzüge ansagt. Das ist nicht verboten, das ist dort tatsächlich gang und gäbe. Und da könnte man doch auch so ein Google Glass benutzen, denn das Problem ist, dass bei vielen Spielen die Soundkulisse dermaßen hoch ist, dass man sein eigenes Wort und entsprechend dann natürlich auch die Instruktionen aus dem Kopfhörer nicht mehr versteht, weil der Lautstärkepegel einfach zu hoch ist. Und dann könnte eben so eine optische Hilfe doch interessant sein. Ja. Naja. Wird wahrscheinlich niemals erlaubt werden. Die NFL ist da zu restriktiv, denke ich. Google, das wird bald wohl einen TV-Sender haben im Web. So wird es jedenfalls vermutet, denn offenbar tritt Google an TV-Stationen heran und versucht Joint Ventures abzuschließen, ja, damit ein Google-TV-Kanal quasi starten kann. Das Kuriose daran ist, der soll dann übers Web ausgestrahlt werden, also quasi Web-TV, aber im Stile von einem echten TV-Kanal von Google eben produziert und gemacht. Ob in Europa so ein Sender, selbst wenn er kommen wird, ist ja nicht mal in den USA sicher, ob der bei uns jemals an den Start gehen wird, das ist die Frage, nicht nur wegen den Lizenzen, sondern einfach auch wegen der Nachfrage, ob da wirklich bei uns ein Google-TV-Sender, ja, da müsste er seinen Namen schon gut verändern und möglichst weit die Verwandtschaft oder die Beteiligung von Google von sich weisen, ja, beziehungsweise verschweigen. Denn wenn die Leute nur Google TV hören, haben die schon Angst, dass ihr Computer oder ihr TV-Gerät, je nachdem, wo man es dann anguckt, vielleicht einem schon die Lippen abliest, ja, wie bei der NFL, ne? Und es dann Google schickt, ja, oder was weiß ich, Google mitteilt, wie viel Spaghetti man auf dem Teller hat, ja, und was für eine Soße man verwendet. Naja. Gut. Also die NSA und möglicherweise auch die Briten, die wissen vermutlich auch schon, was man so isst und überhaupt, wie viel Spaghetti so auf dem Teller sind. Wenn sie denn interessiert, weiß nicht, spätestens nach der Enthüllung hier mit Prism und Tempora ist es allerdings anzunehmen und ja, sag mal, man darf schon sagen, dass die Albträume der größten Paranoiker hier wohl ihre Bestätigung gefunden haben. Ja. Demonstrationen sind jedenfalls dagegen geplant. Ich fand es wichtig zu erwähnen. Hier am 27. Juli, das ist der Samstag, genau, so meldet Heise, wird es große Demonstrationen geben. Ja, groß, das wissen wir noch nicht, ne? Auf jeden Fall wird es Demonstrationen geben in großen Städten. In Berlin, Frankfurt, Heidelberg, Heidenheim, Köln, Mannheim, Münster und Saarbrücken und Ulm. Ja, dort werden Demonstrationen abgehalten gegen die NSA-Überwachung, ja, und gegen die gegen das britische Projekt Tempora. Und über den Link, ich habe den Link zu dem Heise-Artikel hinzugefügt. Dort gibt es auch Bradley Manning und Edward Snowden-Masken, die man herunterladen kann, ausdrucken und sich dann während der Kundgebung vor das Gesicht halten kann, ja, um eben hier seine Solidarität zu bekunden. Kurioserweise ist der zentrale Anlaufpunkt für diese Proteste ist eine Facebook-Seite, die Facebook-Seite von den Veranstaltern. Ich kann das nicht ganz so verstehen. Ja, klar, man kann eben viele Leute über Facebook erreichen, aber man sollte doch außerhalb von Facebook vielleicht die Aktion managen und eben über Facebook dann die Links etc. verbreiten. Weil ich denke, man sollte sich jetzt nicht deswegen extra bei Facebook anmelden, wenn man vor allem wenn man gerade gegen sowas demonstriert, ja. Dann sollte man das vielleicht ermöglichen, dass es auch anders darum geht. Jedenfalls für diese Masken braucht man sich nicht anzumelden, da gibt es auch einen Direktlink hier bei Heise. Ja, genau. Entsprechend, man kann übrigens bei demonstrare.de, ja, demonstrare.de, komischer Name. Dort kann man sich auch noch weitere Informationen über diese Aktion hier holen. Am 27.07. Geht es da rund und das Titel, ja, der, sagen wir, der Slogan oder das Motto ist Stop Watching Us. Ja. Hashtag Stop Watching Us. Ja. Also ich denke, da kann man nur ein paar Minuten seiner Zeit opfern, denke ich mal. Das wäre durchaus drin. Und ja, dann ich denke, das ist eine gute Sache. Gut. Dann war es das auch schon von dem Thema wieder. Nein, noch nicht ganz, denn das EU-Datenabkommen mit den USA, das soll auf den Prüfstand, das soll geprüft werden. Auch das berichtet Heise hier. Und zwar die Justizkommissarin Reding, die hat eben jetzt das Abkommen mit den USA zu dem Datenaustausch kritisiert, beziehungsweise nicht kritisiert, sondern sie möchte es auf den Prüfstand stellen, ja, um eben jetzt hier eine Neubeurteilung durchführen zu können. Ja, es geht auch da um das veraltete Safe Harbor Abkommen. Ja, und im Prinzip wird auch hier ganz ganz offen angedeutet, warum, ja, diese Justizministerin Reding, die möchte jetzt auch eben die Unterstützung von Frankreich und den Deutschen. Das wird vielleicht gar nicht so einfach, gerade bei Deutschen, die immer schön den Amerikanern menschenmachend hinterherrennen. Jedenfalls die Regierung, die Leute haben die Schnauze sowieso schon lange voll. Sie sagt, Prism war ein Weckruf, die Datenschutzreform ist Europas Antwort. Und das ist gar nicht mal so schlecht, aber die Datenschutzreform meiner Meinung nach muss dann auch entsprechend explizit die Bürger schützen vor solcher Spionage, vor dem massenhaften Ausspionieren, ja, und nicht jetzt noch verschlechtern. Ja, nicht, dass man jetzt sagt, okay, wir machen jetzt ein neues Datenschutzabkommen, ja, und weicht dann das auf, was vorher sowieso verboten war. Das ist ganz klar verboten, was da ablief. Ja. Es wurde trotzdem gemacht. Jetzt kann man nicht das überarbeiten und dann, sagen wir mal, einen Teil davon erlauben, ja, um dann zu sagen, so, aber jetzt mehr dürft ihr jetzt hier so nicht machen, ja, als das, was wir jetzt festgelegt haben. Und das ist dann so viel, dass sie sagen, okay, das sind wir mit einverstanden. So geht es nicht. Ja, keine Ausspionieren von unbedarften Bürgern, fertig. Ja, so muss das heißen. Und da muss man aufpassen, dass in der EU da jetzt nicht das so dargestellt wird, als ob es positiv gegen Prism, gegen die NSA, gegen die USA, gegen Tempora geht. Ja, und in Wirklichkeit ist es dann aber ein Rückschritt zu unseren Datenschutzbestimmungen. Ja, da muss man dann aufpassen. Ja, also die Reding ist da wohl mal richtig aufgestellt jetzt erstmal. Auch unsere Justizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger stellte das Abkommen bereits im Zuge dieser Snowden-Affäre, so heiße, in Frage. Und ich denke, das ist auch korrekt so. Und man muss sich wirklich momentan schämen, wie sich unsere Regierung versteckt bei diesem Thema. Und ich erwarte einfach, dass man als Regierung auch die Bürger schützen muss. Wenn man das nicht kann, Rücktritt. Gut, anderes Thema. Firefox OS, ja, das soll aktualisiert werden, und zwar alle 3 Monate. Zunächst mal Firefox OS. Einige werden denken, was ist das? Was ist das? Was ist das? Ja, das ist das mobile Betriebssystem. Da ist auch vor kurzem schon in, wo war's? In Italien, ich weiß nicht genau. Da ist ein Firefox Smartphone auch rausgekommen. Ja, wird wahrscheinlich im Herbst auch bei uns zu bekommen sein. Und Geeks Phone nennt sich das. Ja, ist wohl zutreffend. Leider tut es noch nicht gerade so mit Leistungsdaten strotzen. Von daher, also naja. Dennoch ist es eine gute Sache, dass diesmal das auch hier mal berücksichtigt wird. Das ist Firefox, es ist nur durchaus eine Alternative zu Android und Apple. Nur ob diese Entscheidung jetzt, die gefällt wurde von Mozilla, so positiv ist, weiß ich nicht genau. Für den Endanwender wird es sicherlich positiv sein. Alle 3 Monate ein neues Firefox OS. Ja. Es könnte von Vorteil sein für den Benutzer, aber das kann sich auch sehr schnell ins Gegenteil umwandeln. Vorteil ist, man hat schnell Bugfixes. Ja. Nachteil ist, die Hersteller von der Hardware, die werden massiv abgeschreckt dadurch. Also, welche Hersteller kann schon hier garantieren, dass alle 3 Monate ihr OS, das sie rausgebracht haben, anpassen? Denn im Endeffekt wird es dann in der Realität so aussehen, dass es eben auch da Adaptionen gibt. Das heißt, angepasste Systeme, ja, von den einzelnen Herstellern, spätestens wenn die Großen kommen, ja, dann ist es vorbei, dann läuft Sense und TouchWiz, die momentan die Skins für oder die Oberflächen für Android, ja, die laufen dann unter Firefox. Ja. Sense gibt es auch unter Windows RT und beziehungsweise auch schon unter Windows Phone und oder Windows Mobile war es damals, glaube ich. Und Sense ebenfalls, beziehungsweise TouchWiz gibt es ebenfalls. Es gab sogar schon beim Samsung eigenen Betriebssystem und das gibt es dann bei Android und es wird es dann auch bei Firefox geben. Und die Firmen werden Teufel tun, alle 3 Monate ihren System zu überarbeiten. Das machen die ja jetzt noch schon mal bei Android, obwohl da nur ein Update im Jahr rauskommt mittlerweile nur noch, ja. Also so ein großes Update. Und selbst da machen die das nicht. Die bringen ihr Handy raus und dann kriegt es vielleicht, wenn man Glück hat, ein Update und das war's dann. Ja. Oh, fertig, nächstes Modell. Und ich wüsste nicht, wie das hier funktionieren soll. Es sei denn, es wird dann so wie bei Android. Es gibt eben ein, zwei Firmen, in dem Fall bei Android ist es eben Google, die ihre Nexus-Reihe hat, die wird aktualisiert. Ja. Und die anderen eben nicht. Die anderen müssen eben gucken, wo sie bleiben. Aber es schreckt viele Firmen ab, Hardwarefirmen, weil die immer dann das veraltete Betriebssystem haben, immer. Und auch Entwickler könnten dadurch abgeschreckt werden. Denn eventuelle Apps könnten ja dann unter Umständen gar nicht mehr laufen unter dem neuen System oder nicht mehr zufriedenstellend laufen. Interessant wird's auf jeden Fall. Generell hört sich das gut an. Ich bin ja Update-Fan, aber ich kenne tatsächlich Leute, die für die verabscheuen Updates. Die wollen das gar nicht haben. Die finden es überhaupt nicht gut, wenn überhaupt ein Update kommt. Ja, die wollen das so haben, wie sie es gekauft haben. Deswegen haben sie es gekauft. So soll das funktionieren und das soll sich nichts ändern. Ja. Alle Änderungen werden erstmal als negativ bewertet und dann ist es auch ziemlich schlecht, hier das wieder ins Positive umzukehren. Und deswegen, ich weiß es nicht genau. Also der Name Geeks Phone, das sagt schon aus, ja, wäre genau das Richtige für mich. Muss ich auch zugeben. Aber selbst ich hatte da jetzt wirklich auch Bedenken mit den 3 Monaten Update-Zyklus, das eben auch der Webbrowser Firefox so veranstaltet hier, dieses massive Update-Wahn, ja, der da kommt. Naja. Dann zum Schluss, ja, richtig, ihr habt schon richtig gehört, es ist schon wieder am Schluss die Sache, ja, das ist heute extrem kurz geraten, aber naja, was soll's, muss halt auch mal sein, ja. Ich hoffe, es ist nicht ganz so schlimm. Es war wirklich sehr schwierig, hier vernünftige Themen zu finden und ich meine, ich kann ja nicht über alles Mögliche rumlabern. Ich habe noch einige interessante Themen, weil wir gerade eben von Android gesprochen haben, nachher wieder im Uncast. Ja, da ist ja, Google hat ja am 27. Juli, am 27. Juli haben die einen besonderen Event, wo einiges gezeigt wird. Ich vermute, dass da auch Chrome gezeigt wird. Eine neue Version vielleicht von Chrome OS oder auch Neuigkeiten mit dem Chrome Browser. Da wird einiges wahrscheinlich vorgestellt werden. Man erwartet auf jeden Fall das Nexus 7 und man erwartet auch das Moto X, ja, beides Android-Geräte und da kann man auch mal gespannt sein, was da gezeigt wird. Aber da rede ich dann eben jetzt später nochmal im Uncast mehr darüber und wird wilde Spekulationen, ja, wird da Platz gemacht. Gut, Stephen Hawking hat tatsächlich das Big Bang Theory Panel auf der Comic-Con eröffnet. Ja, Comic-Con findet ja wieder statt und die Comic-Fans und auch mittlerweile nicht nur Comic-Fans, sondern allgemein, sagen wir mal, Fantasy und Science-Fiction-Fans, die pilgern dahin, ja, und die Comic-Con oder beziehungsweise dieses Panel von The Big Bang Theory, kennt vielleicht diese TV-Serie Big Bang Theory, klar. Die haben in großer Kuh gelandet, denn wie gesagt, dieses Panel von Big Bang Theory, das wird eröffnet jetzt von Stephen Hawking. Der Stephen Hawking, ganz genau. Einer der größten, wenn nicht der größte Wissenschaftler der Welt momentan, jedenfalls was sein Bekanntheitsgrad und seine Entdeckungen angeht, hat auch hier wie Einstein die Ansichten über unser Universum grundlegend verändert. Das kann man, glaube ich, schon so sagen. Und dieser hochdotierte und hochgelobte Wissenschaftler, der übrigens unter einer unheilbaren Krankheit leidet, weswegen er auch nur via Computer zu uns sprechen kann. Der eröffnet dieses Panel hier von der Comic-Con für diese Fernsehserie. Und es ist schon ziemlich genial, ja. Er hat ja auch sogar schon mal eine Gastrolle gehabt, eine kleine, in der 5. Staffel, ja, The Hawking Excitation und das war hat ja natürlich bei den Fans von der Big Bang Theory für Aufsehen gesorgt und das wird sicherlich jetzt nochmal für Aufsehen sorgen, denn ich denke, das ist schon was ganz, ganz Besonderes, wenn so ein Mann auch nur 5 Minuten Zeit opfert. Natürlich nutzt er auch die Zeit, um für sein neues Buch, ja, Werbung zu machen, denn dieses Buch und Film übrigens, da bin ich extrem drauf gespannt, ist sowas wie oder ist eine Biografie, eine offenbar ja gewollte Biografie, denn er steht da voll dahinter. Und macht eben auch da Werbung dafür. Der Film und das Buch nennt sich einfach Hawking. Ihr könnt euch natürlich vorstellen, dass es ein absoluter Pflichtbesuch ist, ja. Also in Hawking gehe ich auf jeden Fall rein, ja. Sobald es in die Kinos kommt und auf DVD zu haben ist und als Buch werde ich auch noch lesen und da bin ich echt sehr drauf gespannt. Wobei mir es ja immer mehr um die eigentlich um die Forschungsergebnisse ging als um den Menschen. Ja. Aber dennoch ist es eben wie hier der Untertitel von diesem Movie heißt, Hawking, ein bemerkenswerter Mensch, ja, und auch eine bemerkenswerte Geschichte, die dahinter steht, ja. Und da brenne ich wirklich drauf zu erfahren, wie das ist. Also man sieht, es hat schon seinen Nutzen für ihn, aber dennoch ein großes, eine große Ehre, würde ich mal sagen, für The Big Bang Theory, ja. Und damit ist natürlich der Geek-Kreis endgültig geschlossen, ja, wenn das sowieso nicht schon geschlossen war. Am Anfang hat man immer Angst gehabt, Big Bang Theory macht sich nur lustig über die Nerds und Geeks. Das mag zwar auch ein bisschen stimmen, aber mittlerweile, ja, ist die Serie von den Geeks und Nerds ja gekapert worden, sagen wir mal so. Und zwar auch von den echten Geeks und Nerds. Und da gibt es ja auch Unterschiede, ja. Hat sich ja alles gewandelt. Ja. Mittlerweile ist das Nerd-Geek-Sein ja irgendwie so cool. Ja, und tja, die echten Geeks und Nerds, die haben sich aber kaum geändert. Ja, und die laufen immer noch nicht als weiblichen, laufen immer noch nicht als Lara Croft durch die Gegend. Und die männlichen haben immer vielleicht noch eine ja, geflickte Brille und sind uncool, weil die sich nämlich eben für andere Sachen interessieren als cool zu sein. Sorry. Ja. Das sind meistens andere Sachen wichtiger. Ja, ich liebe ja eigentlich eher so die japanische Bezeichnung von Nerd. Otaku. Ja. Im Prinzip kann man das durchaus vergleichen. Otaku. Ja. Und ich bin ein Vollblut-Otaku. Ja. Kann man durchaus sagen. Und ja, nur das. So, sagen wir mal, das Geld fehlt noch so ein bisschen, ne? Schon hätte ich hier schon allen möglichen Kram, den man gar nicht braucht. Ja. Ja, darum geht's doch irgendwie, oder? Oder nicht? Nein, geht's wirklich nicht. Gut, also. Dann war's das für diese Woche mit einer kryptischen Folge, ja, von der Rios Wochensicht. Und wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen, Informationen habt oder selbst eigene Beiträge mal einschicken wollt, könnt ihr das machen. Ja, ihr könnt mich erstmal unterreichen auf Google Plus. Einfach oben Wochensicht eingeben und dann findet ihr die Page, die Wochensicht-Seite. Und ihr könnt mir das auch per E-Mail schicken. Ja. Rio@thenetcast.com, ryo@thenetcast.com. Die ganzen Links und Informationen, weitere Informationen zur Sendung findet ihr dann unter wochensicht.thenetcast.com. Bitte an die Mehrzahl denken, thenetcast.com ist das hinten. Und es glaube ich auch mal wieder Zeit, heute mehr Zeit übrig, hier mal das Intro und Outro wieder zu erwähnen. Die Musik, ja, die kommt nämlich von Britonica. Britonica, der Künstler, und der Titel, den ihr immer hört, heißt Afterlife. Ja, der ganze Track ist und auch viele andere Musik von Britonica ist erschienen unter einer Creative Commons License bei SA. Auf Jomendo.com kann man hier seine Werke abrufen. Ich habe auch ihn natürlich verlinkt. Er hat auch eine offizielle Seite www.britonica.com und hat sehr, sehr viele gute Lieder in diesem Trance, Psytrance, Progressive Stil. Okay, damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund und haltet die Ohren steif. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss.